verlassen, bin ich ein hilfloser Greis. Mit neuen Werten werde ich wieder jung, verwelke mit jedem, auferstehend mit einem anderen. Ich will ihn zu euch, auch wenn ihr werdet ihn lieben. Ich gebe dich ihm, in dir ungesehen.